Einheit 9. C. Übung 1a. 1. Hallo, Hatice. Ich wollte mal nachfragen, wie es dir so geht. Hey, Doro. Super, dass du anrufst. Mir geht es gut. Hast du demnächst Zeit für ein Treffen? Ja, klar. Warum nicht? Wie wäre es am Freitagnachmittag? Freitagnachmittag? Das klingt gut. Treffen wir uns um 4 Uhr im Café Einstein? Abgemacht. Dann bis Freitag. Bis Freitag. Tschüss. 2. Guten Tag, hier spricht Elva Maczerek von der Firma Selzer. Könnte ich bitte Herrn Keller sprechen? Es tut mir leid, Herr Keller ist gerade zu Tisch. Soll ich ihm etwas ausrichten? Ja, könnten Sie ihn bitten, dass er mich zurückruft? Ja, das mache ich gerne. Auf Wiederhören, Frau Maczerek. Auf Wiederhören.